Andacht am 6.4.2022 von Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Heute beantworten wir eure Fragen. Erste Frage: Wie höre ich auf, mich zu sorgen? Antwort: Das beantworte ich jetzt nicht. Es gibt viele Predigten und Videos von mir darüber. Das kannst du auf YouTube anschauen. Zweite Frage: Wie schaffe ich es, mich vor einer bestimmten Person nicht mehr zu fürchten? Antwort: Für diese Frage gilt das Gleiche. Schau dir die Predigten auf YouTube an, das wird dein Leben verändern. Nächste Frage: Danke für deine Großzügigkeit. Aber bitte erkläre mir, warum wir laut Jakobus bitten sollen. Antwort: Ich möchte das hier nicht erklären. Ich habe das schon oft erklärt und ich möchte keinen Bibelvers aus seinem Kontext nehmen und eine Doktrin daraus machen. Frage den Heiligen Geist, er wird es dir offenbaren. Nächste Frage: Wie kann ich geistlich reifer werden? Antwort: Wir sprechen über so etwas auch im Mentoring. Was ist geistliche Reife? Sie hat nichts mit natürlicher Reife zu tun. Es hängt nicht davon ab, wie alt du bist oder wie lang du Christ bist. Der erste Aspekt ist das, was Jesus sagte: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Je vollkommener du bist, desto reifer bist du geistlich. Wie werde ich reif? Verbringe Zeit mit Jesus. Es geht darum, mit Jesus zu gehen. In diesem Zusammenhang heißt es, dass wir vollkommen sein sollen. Letztendlich geht es darum, zu lieben, wie Jesus es tat. Also, bitte Jesus, dass du lieben kannst, wie er liebt. Wenn du das lernst, wirst du geistlich reif werden. Nächste Frage: Sag mehr über prophetische Träume. Antwort: Das wird in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen gelehrt. Debbie lehrt das, das ist ihr Thema. Gott ist ein Gott, der spricht. Er liebt es, mit seinen Kindern zu kommunizieren, Tag und Nacht. Er schläft nicht. Er liebt es, in der Nacht zu seinen Kindern zu reden. Nur, wir haben nicht gelernt, mit Gott während unserer Träume zu kommunizieren. Die meisten von uns reagieren so: Wow, ich hatte einen prophetischen Traum, wow. Aber du musst dich danach sehnen, prophetische Träume zu haben. Bevor du schlafen gehst, sprich mit Jesus, sag zu ihm: Bitte, ich möchte einen Traum haben, ich sehne mich danach. Dann wirst du träumen. Und anschließend musst du ihn bitten, dir den Inhalt des Traums zu erklären. Nächste Frage: Wie fastet man richtig? Antwort: Mach deinen Mund zu, damit kein Essen hineinkommt. Fertig. Ich sage ein bisschen mehr dazu. Am besten ist es, das Fasten zu kombinieren mit mehr Zeit mit Jesus. Keine Nahrung zu sich zu nehmen, das ist Fasten. Dazu gehört, viel Zeit in Intimität mit Jesus zu verbringen. Und tu bitte niemals etwas, um von Jesus etwas zu bekommen. Nächste Frage: Existierte Jesus, bevor er durch Maria geboren wurde? Antwort: Ja und nein. Er war da, bevor die Welt erschaffen wurde, aber seinen physischen Körper erhielt er erst durch Maria. Dass er Mensch wurde, war eine Weise Gottes, um uns Menschen zu zeigen, wie gut Gott ist. Jesus manifestierte Gott auf dieser Erde. Nächste Frage. Hier ist eine gute Frage. Was bedeutet es, den Geist nicht auszulöschen? Antwort: Die Frage bezieht sich auf Epheser 4 oder auf 1. Thessalonicher 5. Ich denke eher, es ist 1. Thessalonicher 5, denn das Wort auslöschen kommt nur dort vor. In Epheser 4 steht, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Und Jesus spricht einmal von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich werde alle drei erklären. Jesus warnt davor, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Er sagte das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich als die Pharisäer behaupteten, Jesus treibe die Dämonen durch Satan aus. Die Pharisäer wussten, dass Jesus in Gottes Vollmacht handelte, doch sie wollten es nicht wahrhaben. Mit ihrer Aussage, Jesus wirke im Namen Satans, sündigten sie gegen den Heiligen Geist. Den Geist nicht auslöschen oder unterdrücken, steht in 1. Thessalonicher 5. Es steht im Kontext von anderen kurzen Ermahnungen. Sich immer zu freuen, ununterbrochen zu beten, die Prophetie zu schätzen, dankbar zu sein, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Hier lesen wir auch, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen sollen. Menschen unterdrücken das Geschenk des Heiligen Geistes. Sie lassen ihm keinen Freiraum, wenn sie Prophetie nicht zulassen oder einschränken. Es hängt also von unserer Haltung und unserer Entscheidung ab. Der Heilige Geist wird sich nie aufdrängen. Er wird sich nicht so manifestieren. Der Heilige Geist spricht. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Nein, er drängt niemanden. Es steht geschrieben, der Geist ist dem Propheten untertan. Doch, wenn man dem Wirken des Heiligen Geistes bewusst widersteht, dann hält er sich zurück. Den Heiligen Geist betrüben steht in Epheser 4. Der Heilige Geist wohnt in uns. Unser Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir ihn betrüben, wird er sich zurückziehen. Dein Tempel hat mehrere Räume, wie dein Haus. Wenn du deine Frau beleidigst, packt sie nicht gleich ihre Koffer und geht. Sie wird einfach etwas Abstand halten und traurig sein. Ihr lebt im gleichen Haus, aber mit Abstand. Dann musst du sie zurückerobern. Der Heilige Geist ist sehr freundlich. Er möchte, dass wir ihn herbeisehnen. Wenn wir ihn betrübt haben, brauchen wir ein bußfertiges Herz und wir müssen ihm zeigen, dass wir wissen wollen, was er uns offenbaren möchte. Denk daran, wir müssen immer den Kontext betrachten. Hier geht der Text von Kapitel 4 über Kapitel 5 und eigentlich sollte das nicht so getrennt sein. Der Kontext ist, wir werden ermahnt, nicht schlecht über den Bruder reden und nicht zu kritisieren. Wir werden ermuntert, in Liebe zu leben und Gott nachzuahmen. Dann kommt, der Heilige Geist ist betrübt, wenn wir das nicht tun. Die Liebe Gottes ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn er uns die Liebe gab, unseren Bruder zu lieben, ist er traurig, wenn wir das nicht tun. Da steht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt, aber mein Bruder, den ich kritisiere, ist es auch. Das macht den Heiligen Geist betrübt. Nächste Frage. Müssen wir den Zehnten in der Kirche geben? Antwort: Nein. Erstens, du weißt nicht, was Kirche ist. Zweitens, den Zehnten zu geben macht überhaupt keinen Sinn. Hör dir dazu Matthäus Correa an. Er spricht darüber. Matthäus Correa spricht Portugiesisch. Für alle, die jetzt den Matthäus suchen und versuchen, ihn zu hören. Nächste Frage. Wie können wir ein Leben voller Freude führen? Antwort. Ein Mann, der sehr extrem im Glauben unterwegs war, Smith Wigglesworth, er weckte auch Tote auf, wurde gefragt, wie er sich am besten entspannt und Freude im Leben hat. Er antwortete, es gibt keinen besseren Ort als in der Gegenwart Jesu. Der Psalmist drückt im Psalm 16,11 aus, eine Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten sind in deiner Hand für immer. Was auch immer du hier auf der Erde versuchst, um wahre Freude im Leben zu finden, du wirst diese Freude nicht finden. Durch Geld nicht, durch Urlaub nicht, durch mehr Gemeinschaft mit deiner Familie nicht, durch besseres oder gesünderes Essen nicht. Du kannst dich nur freuen, wenn du die Lüge verwirfst, dass die Dinge dieser Welt dir Erfüllung bringen könnten. In Römer 14,17 lesen wir: Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Philipper 4,4 sagt: Freut euch im Herrn, und zwar immer. Was ich herausgefunden habe, ist: Jesus ist die Freude aller Freude. In ihm kann ich alles andere auch genießen. Aber ohne Jesus ist nichts wirklich erfüllend. Du kannst mit deinen Freunden beisammensitzen und Spaß haben. Aber ohne Jesus, der dein Freund ist, wird immer so eine Leere in dir übrig bleiben. Ich laufe gern, aber wenn ich es nicht tue, habe ich genau die gleiche Freude. Ich spiele gern Karten mit Debbie. Aber wenn wir nicht Karten spielen, habe ich die gleiche Freude. Mach Jesus zum Zentrum deiner Freude und du wirst immer Freude haben. Wie funktioniert der freie Wille? Das ist die nächste Frage. Antwort von Reinhard: Gott gab dem Menschen den freien Willen, alles zu tun, aber er gab uns nicht die Möglichkeit, die Folgen unseres Handelns zu bestimmen. Warum? Es gibt das Gesetz von Säen und Ernten. Dieses Gesetz bleibt bestehen, bis diese Erde vergeht. Gott wird die Ernte, die du einfährst, nie verändern. Wir denken beim Säen und Ernten oft nur an Geld, aber es handelt sich um so viel mehr. Galater 6 sagt: Lasst euch nicht täuschen, was ihr sät, das werdet ihr ernten. Dann redet er vom Handeln im Geist und im Fleisch. Du bist frei, gegen Gott zu rebellieren, aber die Konsequenzen daraus kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst dich sträuben, deine Sünden zu bekennen, aber die Folge, dein ewige Verdammnis zu kassieren, kannst du dir nicht aussuchen. Schaut in unsere Gegenwart. Ein Mensch hat sich entschieden, gegen die Ukraine zu kämpfen. Gott wird das nicht verhindern. Auf dieser Erde hat der Mensch die Freiheit, alles zu entscheiden. Deshalb gibt es Menschen, die Gott lieben und gleichzeitig Kinder missbrauchen. Kannst du rebellisch gegen deine Eltern sein? Ja, aber die Folgen daraus musst du auch tragen. Nächste Frage: Wie kann ich Angst und Furcht überwinden? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Antwort von Reinhard: Hier schreibt eine Person gleich mehrere Fragen. Du hast scheinbar große Probleme mit dem Leben. Ich vermute, diese Person konzentriert sich auf die falschen Dinge. Ich möchte dir antworten. Erstens, folge Jesus und nicht Menschen. Zweitens, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, tu das Liebevollste. Lerne radikal zu lieben. Hab Kontakt mit Jesus. Nächste Frage: Warum magst du nicht Pastor genannt werden, obwohl Paulus doch sagt, wir sollen Hirten sein? Antwort: Gott hat nie gesagt, dass er Pastoren in die Kirche einsetzt. Er sagte, dass es Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gibt. Wozu? Um die Heiligen auszurüsten für den Dienst. All diese Dienste stehen in dieser Bibelstelle in der Mehrzahl. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Pastor oder Apostel oder Propheten in einer Gemeinde. Ich hasse es, Pastor genannt zu werden. Ein Pastor ist eine Funktion. Ich tue das, was Gott mir gesagt hat, dass ich tun soll. Wenn aber jemand Pastor genannt wird, ist das keine Funktion mehr, sondern eine Position in der Kirche. Und das ist falsch, falsch, falsch. Wenn du mich Pastor nennen möchtest, kannst du meinen Übersetzer nicht Daniel nennen. Du musst ihn dann wie mich bei seiner Berufsbezeichnung nennen. Übersetzer Daniel, Social Media Spezialist Murillo, Verkäuferin Sabine, Schreiner Maurizio, Sekretärin Wilma. Das wäre doch komisch. Pastor ist keine Position, sondern eine Funktion. Und dafür Ehre zu erwarten, ist klerikalistischer Müll. Außerdem schafft solch ein Titel Abstand zwischen dir und der Person auf der Position. Dann ist der Pastor nicht mehr dein Bruder, er ist nicht mehr einfach ein Christ wie du, er ist etwas Besonderes. Das ist nicht wahr. Ich bin dein Bruder. Jede Person, die ihr Leben Jesus gegeben hat, ist mir Bruder und Schwester. Wenn du meinen Namen nicht aussprechen kannst, nenn mich Bruder oder Freund, aber gib mir keinen Titel und keine Position. Die einzige Person, die eine besondere Position hat, ist Jesus Christus. Nächste Frage. Ist das Shofar heutzutage noch wichtig? Antwort: Das weiß ich nicht. Es ist ein Musikinstrument. Blase es, wenn du möchtest. Nächste Frage. Ist es richtig, für meinen Sohn zu fasten in einer bestimmten Lebenslage? Antwort: Wenn du fasten willst, um die Einstellung deines Sohnes zu ändern, weil er Gott nicht gehorcht, denke ich, dass es falsch ist. Fasten ist nicht dazu da, Gott davon überzeugen zu wollen, dass er etwas tut. Ich faste und Gott soll meinen Sohn verändern. Wenn das so wäre, hätte derjenige, der besser fasten kann, einen Vorteil und mehr Macht. So ist das bei Hungerstreiks, wenn Menschen zu essen aufhören, um die Regierung zu manipulieren. Wenn ich in der Regierung wäre, würde ich die Menschen nicht zwangsfüttern, sondern sie lassen, bis sie sterben. Aber leider ist die ganze Welt so gewöhnt an Manipulation, dass sie darauf eingehen. Ich weiß nicht, wie alt dein Sohn ist, ob er ein Kind ist oder erwachsen. Wenn er Kind ist, erziehe ihn. Das ist harte Arbeit, aber es ist nötig. Es wäre für mich einfacher, 2 Wochen nur mit Wasser zu fasten, als Clayton zu erziehen. Ich faste 2 Wochen und Clayton ist der perfekte Teenager. Das wäre nett, aber es funktioniert nicht. Wir müssen unsere Kinder lieben und erziehen. Das ist harte Arbeit. Es gibt keine Abkürzung. Wenn du nicht weißt, wie du dein Kind gut erziehen kannst und du fastest, um Gott näher zu kommen, um ihn besser zu hören und mehr Intimität mit ihm zu haben, damit du von Gott lernst, dann macht das Fasten Sinn. Nächste Frage. Hier ist eine süße Frage. Gott zahlt so viel für mich. Wie kann ich ihm etwas zurückzahlen? Antwort: Das ist offensichtlich. Gott möchte, dass du ihm etwas zurückzahlst. Wusstest du das? Das wird viele Menschen erstaunen. Entschuldigung. Gott möchte nicht, dass wir ihm das zurückzahlen, wofür er schon bezahlt hat. Aber er möchte, dass wir etwas zurückzahlen. Wenn ich dir alles gebe, was ich habe, möchte ich nicht, dass du mir das alles zurückgibst. Aber ich möchte etwas zurück. Dankbarkeit. Es gibt ein Seminar, Pleasing God, Gott gefallen. Da wird dieses Thema behandelt. Gott braucht nicht das zurück, was er gegeben hat, sondern Dankbarkeit. In Hebräer 13,15 steht, wir sollen ihm die Frucht der Lippen, nämlich unser Lob, geben. Und in 2. Korinther 5,15 lesen wir, dass wir nicht für uns leben, sondern für ihn. Das ist die richtige Rückzahlung, indem ich mein Leben gebe für ihn, indem ich andere liebe. Wenn du berührt bist von dem, was du erhalten hast, möchtest du etwas zurückgeben. Reagiere mit völliger Hingabe. Das freut ihn. So geht das. Nächste Frage. Wenn Jesus mein Versorger ist, wie unterscheide ich, wo ich ihm vertrauen und wo ich selbst handeln muss? Antwort von Reinhard. Es gibt eine vollkommene Einheit zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit. Sie verfließen ineinander. Das Problem ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, also arbeite ich nicht. Viele Menschen haben diese Einstellung und alle haben eine Entschuldigung für ihre Faulheit. Die Frage ist, was glaubt dein Herz wirklich? Wenn Gott mein Versorger ist, werde ich erst recht arbeiten, denn dann ist meine Arbeit der Kanal für meine Versorgung. Umgekehrt, wenn ich nur arbeite und arbeite, um die Versorgung Gottes in meinem Leben sichtbar werden zu lassen, ist das auch falsch. Wenn du für Jesus arbeitest und wenn du dadurch deine Versorgung erhältst, dann arbeite weiter. Wenn er zu dir sagt, hör auf zu arbeiten, dann geh. Wir versuchen, Jesus als unseren Versorger für einen egozentrischen Lebensstil zu benutzen. Das ist falsch. Gott möchte nie, dass dein Herz sich ans Geld hängt. Wenn das Geld für dich nicht mehr wichtig ist, wird diese Frage keine Frage mehr für dich sein. Schau auf mich, ich arbeite sehr hart, aber nicht für Geld. Dieses Jahr wollen wir 26 Häuser für Brasilien Kids Care bauen. Ich arbeite, ich tue mein Bestes, um Jesus zu dienen, aber nie mit dem Ziel, Einkommen zu schaffen. Versorgung ist nichts anderes, als dass es vom Himmel von Gott kommt. Gott hat uns nur hingestellt, um zu dienen. Arbeiten ist dienen. Ja, Reinhard, du dienst Gott. Ihr versteht gar nichts. Gott hat mich mit 8 Jahren klar gerufen. Als ich 17 Jahre alt war, war ich einer der 10 besten Verkäufer in Österreich. Wir waren sehr reich. Dann, 1980, ich war 19 Jahre alt, verließ ich meine Arbeit, um Jesus vollzeitlich zu dienen. Er hatte mich gerufen. Er schickte mich nach Amerika. Dort arbeitete ich mit Kindern in einer Schule und ich bediente in einem Restaurant. Wisst ihr was? Ich tat es nie für Geld. Ich diente Jesus. Wenn ich einen Tisch abwischte, sagte ich, Jesus, ich tue das für dich. Paulus sagte, ich arbeite nur für Jesus. Er ist meine Versorgung. Ich arbeite zu seiner Ehre. Wenn du das verstanden hast, kannst du arbeiten, was du willst und egal wo. Du dienst ihm. Die Bibel sagt mehr über Faulheit als über sexuelle Vergehen. Arbeite, wo du gerade bist. Die Quelle deiner Versorgung ist Gott. Nächste Frage. Gibt es irgendwo im Neuen Testament einen Beweis, dass Pastoren die Menschen bitten sollen, für das Werk Gottes zu spenden? Oh je, wir haben Kirche mit einem System vermischt. So etwas findest du nie im Neuen Testament. Das Einzige, wo es um Spenden geht, ist, dass die Apostel um Spenden für andere Gemeinden baten, damit die Armen dort unterstützt werden konnten. Aber es ist völlig falsch, wenn Pastoren ihre Gehälter und den Erhalt von Kirchengebäuden auf den Spenden ihrer Gemeindemitglieder aufbauen. Wenn ein Pastor als Gemeindevorsteher und ein Gebäude als Kirche richtig wären, sollte der Pastor nicht zu seiner Gemeinde sagen, Leute, gebt Geld für das Werk des Herrn. Er sollte vielmehr sagen, Leute, ihr wollt euch in einem Gebäude treffen, also zahlt bitte auch für das Gebäude. Oder wir lassen es. Vor vielen Jahren sagte ein Pastor zu mir, wenn die Menschen nicht mehr den Zehnten und ihr Opfer zahlen, wovon sollte ich dann leben? Ich war entsetzt. Wie kannst du die Leute so anlügen? Viele Pastoren glauben aber, es sei richtig und der Wille Gottes, dass sie von ihren Gemeinden bezahlt werden. Ich mache hier keine Vorwürfe, ich beantworte deine Frage. Es gibt keinen einzigen biblischen Hinweis darauf, dass Pastoren und Gebäude vom Geld der Gemeindemitglieder gezahlt werden müssen. Wenn ihr aber einen Pastor und ein Gebäude haben wollt, dann zahlt dafür. Doch macht kein pseudo-biblisches geistliches Ding daraus. Ich glaube, es ist ungerecht, irgendwo hinzugehen und nicht zu zahlen. Also, wenn du es willst, dann zahle dafür. Nächste Frage. Wie soll ich beten? Antwort: Dazu gibt es eine 19-teilige Serie auf YouTube. Schau's dir an. Nächste Frage. Wie ist das? Soll ich einem Menschen vergeben, der selbst nicht vergeben will, sich aber Christ nennt? Antwort: Mein erstes Buch, das ich schrieb, handelt von Vergebung. Lies es. Ich gebe dir hier ein paar einfache Tipps. Erstens. Diese Person ist kein Christ. Wer nicht vergibt, macht sein eigenes Leben kaputt. Zweitens, du musst vergeben, egal was andere tun. Schau nicht auf die anderen, kümmere dich nicht um das, was andere tun. Sag zu Jesus, zeig mir mein Herz, ist da irgendeine Unvergebenheit? Drittens, Vergebung betrifft nicht die andere Person, sondern den, der vergibt. Sie baten mich nicht um Vergebung und sofort urteilen wir. Sie leben in Sünde, das ist falsch. Es ist interessant, dass wir immer über andere urteilen wollen. Jesus vergab dir, weil er dich zurück wollte. Gott vergab dir nicht mit dem Zweck, dass du nicht in die Hölle kommst. Das ist nicht der einzige Grund für Jesu Tod und Vergebung. Zwischen dir und Gott stand die Sünde. Und er hat dir vergeben, damit er dir wieder nahe sein kann. So tief ist seine Liebe. Hast du seine Vergebung verdient? Sicher nicht. Gott sagt nicht, vergib, wenn andere bereuen. Das ist falsch. Es ist theologisch nicht richtig zu erwarten, dass jemand erst bereut, damit ihm vergeben wird. 2. Korinther 5, 18 und 19 sagt, dass Gott die Welt für sich versöhnt hat. Gott hat vergeben der ganzen Welt. Er hat Hitler vergeben. Er hat dem Sünder vergeben. Er hat auch Putin vergeben. Aber Reinhard, warum ist Hitler dann in der Hölle, wenn Gott ihm doch vergeben hat? Weil Hitler sich dafür entschieden hat. Das ist der Unterschied. Du brauchst nie um Vergebung zu bitten, sie ist geschehen. Aber du musst dich fragen, habe ich allen Menschen vergeben? Ich entdecke jetzt gerade zwei Schlüssel. Bedingungslose Liebe und bedingungslose Vergebung verändern unser Herz. Kann ich dir was sagen? Du wirst nie jemanden mehr lieben, als du dich selbst liebst. Ich rede hier nicht von Narzissmus. Aber wenn du an dich denkst und dich nicht annimmst, kannst du auch nicht mehr Liebe von Gott annehmen. Viele Menschen haben die radikale Vergebung Gottes nicht verstanden und angenommen. Als Folge nehmen sie andere Menschen nicht an, weil sie denken, sie verdienen es nicht. Frage dich selbst, habe ich radikal allen Menschen vergeben? Frage nie, haben sie etwas getan, um Vergebung zu erfahren? Dir wurde ja auch bedingungslos vergeben. Danke fürs Zuhören.